Heinrich IV., 1050 bis 1106. Möchtet ihr euch eines meiner prächtigen Schiffe einmal aus der Nähe ansehen? Wendet sich Anno II., der Erzbischof von Köln, an den jungen König Heinrich IV. Er hat Heinrich und dessen Mutter Kaiserin Agnes, die auf dem Weg nach Nimwegen sind, in der Pfalz Kaiserswerth getroffen. Zufällig, wie die beiden meinen. Gerade haben sie zusammen ein wahrhaft festliches Mahl eingenommen. Die Augen des Elfjährigen leuchten vor Begeisterung auf. Sehr gern, Euer Exzellenz, erwidert der Knabe artig. Als er Anno zum Hafen folgt, ist er so aufgeregt, dass er seiner Mutter vorauseilt. Kaum hat Heinrich das Schiff betreten, legen sich die Ruderer mit ganzer Kraft in die Riemen und steuern das Schiff in die Mitte des Rheins. Jetzt ist es um mich geschehen, denkt der Junge. Sie wollen mich sicher ermorden. Er sieht verzweifelt zu seiner Mutter hinüber, die Hände ringend am Ufer steht. Dann wagt er einen tollkühnen Sprung in die reißenden Fluten des Rheins. Sofort stürzt sich Graf Eckbert, ein Gefolgsmann des Bischofs, hinterher und bringt ihn wieder auf das Schiff. Noch lange blickt der Junge zum Hafen zurück, zur Gestalt seiner Mutter, die immer kleiner wird. Erst wenn Heinrich alt genug ist, die Schwertleite zu empfangen, wird er sie wiedersehen. Heinrich IV. Wird am 11. November 1050 in Goslar geboren. Er ist der erste Sohn, den Kaiserin Agnes zur Welt bringt und damit der künftige Thronerbe. Als ob sein Vater Heinrich III. Vorausahnen würde, dass er nicht mehr lange zu leben hat, beharrt er darauf, dass sein Sohn im Jahr 1053, also bereits im Alter von 3 Jahren, auf einem Hoftag zum König gewählt wird. Ein Jahr darauf wird Heinrich in Aachen gekrönt und bereits mit 5 Jahren mit Bertha von Turin verlobt. Die Bahnen, in denen das Leben Heinrichs des Vierten verlaufen soll, scheinen festgelegt. Jedoch kommt es anders als geplant. Als Heinrich III. 1056 stirbt, übernimmt dessen Frau Agnes die Regierungsgeschäfte für ihren minderjährigen Sohn. Allerdings nicht besonders gut, wie einige Reichsfürsten finden. Viel zu sehr lässt sich die schwache Herrscherin von ihren Ratgebern beeinflussen. Die Unzufriedenheit der Reichsfürsten wird immer größer, bis sie sich schließlich zusammen mit dem Kölner Erzbischof Anno II. Verschwören. Mit einem Trick, dem sogenannten Staatsstreich in Kaiserswerth, können sie den kleinen Heinrich auf ein Schiff locken und in ihre Gewalt bringen. In Köln angekommen, zwingen sie Kaiserin Agnes, ihnen die Reichsinsignien, die Zeichen der Herrschaft, zu übergeben. Jetzt haben die Fürsten unmittelbaren Einfluss auf die Reichspolitik. Doch sie haben sich zu früh gefreut. Anno versucht zusehends als Reichsverweser die Fäden alleine in der Hand zu halten. Behindert wird sein Vorhaben dadurch, dass Heinrich ihn auf den Tod nicht ausstehen kann. Er kann dem Bischof seiner Hinterhältigkeit nicht verzeihen und macht seinem Erzieher das Leben schwer. Nachdem Anno mit Heinrich offensichtlich nicht fertig wird, nehmen die Fürsten dies zum Anlass, ihm Adalbert I. zur Seite zu stellen. Der Erzbischof von Hamburg-Bremen findet schließlich einen Zugang zu dem Knaben und verdrängt Anno immer mehr von seiner Position, ganz zur Freude der Fürsten. Schnell jedoch rückt der Tag näher, an dem sich alles ändern sollte. Der 29. März 1065. An diesem Tag wird Heinrich IV. In Worms für mündig erklärt. Nun gilt der 15-Jährige nach mittelalterlichem Recht als erwachsen und trägt die volle Regierungsgewalt, aber auch Verantwortung auf seinen Schultern. Dass der junge Herrscher noch keineswegs richtig erwachsen ist, zeigt sich bei seiner Schwertleite. In einer feierlichen Zeremonie, bei der Agnes ihren Sohn nach langen Jahren der Trennung endlich wieder sieht, wird dem jungen Mann ein Schwert umgegürtet. Sobald er das Gewicht der Waffe am Gürtel spürt, möchte Heinrich am liebsten aufspringen und auf Anno II., den verhassten Entführer, losgehen. Nur das beherzte Eingreifen seiner Mutter bewahrt ihn vor dieser unbesonnenen Tat, die sicher weitreichende Folgen gehabt hätte. Nachdem Heinrich endlich das schwere Joch des übermäßigen Einflusses der Reichsfürsten ablegen konnte, kann er seine Freiheit nicht lange genießen. Seine Mutter pocht darauf, dass das Leben, das sie und ihr Mann für Heinrich IV. Vorgesehen und arrangiert haben, endlich seinen geregelten Lauf nimmt. Und das mit Erfolg. Am 13. Juli heiratet Heinrich IV. In Tribur seine langjährige Verlobte Bertha von Turin. Das geschieht von Seiten Heinrichs nicht etwa aus Liebe, sondern aus Pflichtgefühl dem Reich gegenüber. Doch schon nach kurzer Zeit lässt dieses Pflichtgefühl merklich nach. Heinrich kümmert sich immer weniger um Bertha, obwohl die hübsche junge Frau ihm in Liebe und Treue zugetan ist. Seine Gleichgültigkeit steigert sich in den nächsten Jahren so weit, dass er 1069 schließlich Papst Alexander II. Darum bittet, die Ehe zu annullieren. Da eine Ehe im Mittelalter erst rechtsgültig ist, wenn der Beischlaf vollzogen wurde, argumentiert Heinrich vor dem Oberhaupt der Christenheit folgendermaßen: Ich bin nicht imstande, mit dieser Frau die eheliche Gemeinschaft zu vollziehen. Ich schwöre feierlich, dass sie so ist, wie ich sie empfangen habe, unbefleckt und in unversehrter Jungfräulichkeit. Wie zu erwarten, wird die Anfrage von Rom abgelehnt. Nach diesem vergeblichen Aufbegehren fügt Heinrich IV. Sich in sein Schicksal und schon ein Jahr darauf wird die erste Tochter des Paares geboren. Als König möchte Heinrich IV. Dem Reich, das durch das frühe Ableben seines Vaters geschwächt wurde, zu neuer Größe und Stärke verhelfen. So gilt seine ganze Konzentration dem Machtausbau. Dazu fordert er das Gebiet rund um das Harzgebirge, das mitten im sächsischen Kernland liegt, als Krongut zurück. Um seinen Anspruch sprichwörtlich zu untermauern, lässt Heinrich IV. Dort viele Burgen errichten. Er unterstellt sie der Obhut unfreier Dienstmannen, die meist aus Schwaben stammen, also landfremd sind. Diese führen sich wie kleine Despoten auf und verüben zahlreiche Übergriffe auf die sächsische Bevölkerung. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Die sächsischen Fürsten fühlen sich in ihrer Heimat herausgefordert. Doch trotz des offensichtlichen Affronts schlagen sie zunächst einen friedlichen Weg ein. Am 29. Juni 1073 versammeln sich vor der Goslarer Kaiserpfalz alle Großen und Mächtigen aus Sachsen. Sie wollen den König auf die Missstände hinweisen und verlangen von ihm, seine Untertanen im Zaum zu halten. Doch zu Verhandlungen kommt es erst gar nicht. Heinrich IV. Ist nicht bereit, mit den Sachsen zu reden. Unverrichteter Dinge und zähneknirschend ziehen sie wieder ab. Aber sie geben keineswegs klein bei. Wenn sie mit Worten nichts ausrichten können, so bedienen sie sich eben einer anderen Sprache, der Sprache der Gewalt. Schon kurze Zeit später rücken die Sachsen mit einem großen Heer an. Heinrich, selbst ohne ein Heer, flieht in die Harzburg. Von dort aus gelingt ihm die Flucht in den süddeutschen Raum. Der König gewinnt nur eine kleine Galgenfrist. Die Konfrontation ist unausweichlich. Aber die Reichsfürsten versagen Heinrich IV. Ihre Unterstützung. Sie wollen nicht gegen die Sachsen ins Feld ziehen, die sehr gefürchtete Kämpfer sind. So ist es nur eine kleine Abteilung Soldaten, die sich bei Hersfeld der sächsischen Übermacht entgegenstellt. Diese Schlacht kann Heinrich nicht gewinnen. Er erleidet eine vernichtende Niederlage. Als die Sachsen 1074 Friedensverhandlungen mit ihm aufnehmen, muss er deshalb jede ihrer Bedingungen akzeptieren. Dazu gehört, dass alle Burgen, die Heinrich rund um das Harzgebirge gebaut hat, geschleift werden. Dieses Urteil trifft Heinrich schwer. Unter den Burgen befindet sich nämlich auch eine besonders prächtige, die Harzburg. In der dortigen Kirche liegen Heinrichs Bruder und sein erster Sohn begraben. Um ihr Andenken in Ehren zu halten, zerstört er nur die Türme und Mauern der Burg. Die sächsischen Bauern aus den umliegenden Dörfern reißen die Burg jedoch bis auf die Grundmauern nieder und schänden die königlichen Gräber. Dieser Vorfall, wie schlimm er den König persönlich auch trifft, ist ein willkommener Anlass, die Reichsfürsten wieder auf Krieg einzuschwören. Diesmal sind sie bereit, Heinrich IV. Zu folgen. Am 9. Juni 1075 bietet er bei Homburg an der Unstrut ein großes Heer auf, dem die Sachsen unterlegen sind. Jetzt kann Heinrich seinerseits den Triumph auskosten, als sich die Sachsen im Oktober bedingungslos unterwerfen. Doch lange hält das Hochgefühl nicht an. Ein anderes Problem verlangt Heinrichs volle Aufmerksamkeit. Es hat seinen Ursprung in der Stadt Rom. Im Jahr 1075 verkündet dort Papst Gregor VII., der Nachfolger des inzwischen verstorbenen Alexanders II. Auf der Fastensynode, dass Laieninvestitur von nun an verboten ist. Somit soll die Ernennung von Bischöfen und Äbten nur geistlichen Würdenträgern vorbehalten sein. Mit diesem Beschluss eröffnet Gregor den Kampf gegen das deutsche Königtum. Heinrich IV. Kann und möchte sich die offensichtliche Beschneidung seines Einflusses nicht bieten lassen. Zwischen der Kirche und dem König entbrennt ein Konkurrenzkampf, der in die Geschichte als Investiturstreit eingehen wird. Demonstrativ besetzt Heinrich im September 1075 den Bischofsstuhl von Mailand sowie zwei weitere Bischofsstühle. Die Reaktion des Papstes folgt prompt. In einem scharf formulierten Brief fordert er Heinrich auf, ihm, dem Papst, dem Stellvertreter Gottes auf Erden zu gehorchen. Ansonsten drohe ihm die Verbannung aus der christlichen Gemeinschaft und die Absetzung. Heinrich lässt sich jedoch nicht einschüchtern, sondern bläst nun seinerseits zum Angriff. Im Januar 1076 hält der König in Worms einen Reichstag ab, der von vielen Bischöfen besucht wird. Mit klug gewählten Argumenten überzeugt Heinrich seine Untertanen, einschließlich der anwesenden geistlichen Würdenträger, dass nicht seine Tage, sondern die des Papstes gezählt seien. Der König erklärt Papst Gregor den VII. Für abgesetzt. Als Begründung führt er das unter Papst Nikolaus II. Erlassene Papstwahldekret an, nachdem der König bei der Papstwahl mitwirken darf, was jedoch im Falle Gregors nicht geschehen war. Heinrichs Brief an Gregor macht auf provokante Weise seinen Standpunkt deutlich. Heinrich, nicht durch Anmaßung, sondern durch Gottes gerechte Anordnung König, an Hildebrand nicht mehr Papst, sondern den falschen Mönch. So steige du denn, der du durch diesen Fluch und das Urteil aller unserer Bischöfe und unser eigenes verdammt bist, herab. Verlasse den apostolischen Stuhl, den du dir angemaßt hast. Ich, Heinrich, durch die Gnade Gottes König, sage dir zusammen mit allen meinen Bischöfen, steige herab, steige herab. Das Selbstvertrauen, das er an den Tag legt, schöpft der König aus der Unterstützung durch seine Bischöfe und selbstverständlich auch durch seine Vasallen, wie Heinrich leichtfertigerweise voraussetzt. Doch weit gefehlt. Papst Gregor VII. Predigt auf der nächsten römischen Fastensynode im Februar 1076. Und es ist mir durch deine Gnade von Gott die Macht gegeben, zu binden und zu lösen, im Himmel und auf Erden. In dieser festen Zuversicht spreche ich König Heinrich, des Kaisers Heinrichs Sohn, der sich gegen deine Kirche mit unerhörtem Hochmut erhoben hat, die Herrschaft über Deutschland und Italien ab. Und ich löse alle Christen vom Eid, den sie ihm geleistet haben oder noch leisten werden, und untersage, ihm fürderhin als König zu dienen. König Heinrich wurde also vom Papst abgesetzt und exkommuniziert. Es ist der erste König der deutschen Geschichte, dem so etwas widerfährt. Wieder einmal sind es die Reichsfürsten, die ihren Lehnsherrn im Stich lassen. Sie halten sich nur zu gern an die Worte des Papstes, die sie von ihrem Eid entbinden. Stärkt dies doch ihre Machtposition im Reich über die Maßen. Dennoch räumen sie Heinrich auf einer Versammlung im Oktober, wie im mittelalterlichen Recht üblich, eine Frist von einem Jahr und einem Tag ein, um sich vom Kirchenbann zu befreien, bis zum Februar 1077. Ansonsten wird er seine Königswürde und seine Krone verlieren. Heinrich IV. Ist der geschlossenen Front gegen ihn machtlos ausgeliefert. Sogleich begibt er sich auf den Weg und eilt dem Papst entgegen, damit er überhaupt eine Chance hat, die Frist einzuhalten. Schließlich hat er nicht einmal ein halbes Jahr Zeit dafür. Mitten im Winter erreicht Heinrich IV. Zusammen mit seiner Frau und einigen Begleitern die nördlichen Alpen. Doch er findet die Gebirgspässe in seinem Reich von den dort ansässigen Herzögen blockiert. Und so setzt die Gruppe ihre anstrengende Reise fort über Burgund und die Mont-Cenis. Eisig weht der Wind über die Bergflanken und treibt dichte Schneeflocken vor sich her. Heinrich kann kaum mehr den schmalen Pfad erkennen, der sich in immer größere Höhen schraubt und in den niedrig hängenden Wolken zu verschwinden scheint. Einmal mehr schweifen seine finsteren Gedanken zu seinen Vasallen, die ihm diesen gefährlichen Umweg aufgezwungen haben. Viele seiner Begleiter können sich kaum noch auf den Beinen halten. Die Frauen haben die Strapazen bis hierher nur überstanden, weil sie auf Rinderhäuten gezogen wurden. Und der König selbst war schon mehrmals auf Händen und Füßen gekrochen. So reiht sich ein endloser Tag an den nächsten. Es ist fast ein Wunder, dass Heinrich und Bertha schließlich doch noch unversehrt in Italien ankommen. Auf der Burg Canossa, die der Markgräfin Mathilde von Tuszien gehört, treffen Papst und König schließlich aufeinander. Heinrichs gesamte Erscheinung ist ein einziges Bild der Reue. Gehüllt in ein Büßerhemd aus grober Wolle, tritt der König barfuß und ohne jeglichen herrschaftlichen Schmuck vor die Burg. Hier harrt er ganze 3 Tage aus, bevor sich Gregor dazu bereit erklärt, Heinrich zu empfangen. Am 28. Januar 1077, wenige Tage vor Ablauf der Frist, spricht Papst Gregor der VII. Heinrich vom Bann los. Heinrich ist nun zwar wieder in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen worden, seine Krone ist aber immer noch in großer Gefahr. Die Reichsfürsten halten sich nicht an ihr Wort, obwohl Heinrich ihre Bedingungen erfüllt hat. Am 15. März 1077 wählen sie den Schwabenherzog Rudolf von Rheinfelden zum Gegenkönig. Das kann sich Heinrich nicht bieten lassen. In der Schlacht an der Weißen Elster im Oktober 1080 stellt er sich seinem Widersacher. Und er statuiert ein eindrucksvolles Exempel. Es gelingt Heinrich, Rudolf im Kampf die rechte Hand, die Schwurhand, abzuschlagen. Rudolf stirbt an den Folgen dieser schweren Verletzung. So demonstriert Heinrich eindrucksvoll, welches Schicksal Eidbrechern blüht. Der neue Gegenkönig, Hermann von Salm, den die Reichsfürsten Heinrich im darauffolgenden Jahr entgegensetzen, ist schwach und stellt keine Gefahr für ihn dar. Jetzt flammt jedoch der alte Konflikt mit dem Papst erneut auf. Gregor befürchtet, dass Heinrich zu stark werden könnte. So erneuert der Papst im Jahr 1080 einfach die Absetzung und den Kirchenbann. Doch diesmal gibt Heinrich nicht klein bei. Mit seinem Heer macht er sich auf nach Italien bis vor die Tore Roms und bedroht den Papst in seinem eigenen Herrschaftsgebiet. In seinem Gefolge befindet sich Clemens III., den Heinrich und seine Anhänger zum Gegenpapst gewählt haben. Nach einigem zähen Ringen gelingt es Heinrich 1084, die Stadt Rom zu stürmen. Hier, in der ewigen Stadt, scheinen sich alle Ziele Heinrichs zu erfüllen. Der ihm loyal zugetane Papst Clemens III. Besteigt den Heiligen Stuhl und zeigt sich dafür erkenntlich. Am Ostersonntag des Jahres 1084 werden Heinrich und Bertha von ihm im Petersdom zu Kaiser und Kaiserin gekrönt. Der vertriebene Gregor lässt sich unterdessen mit Mächten ein, die er selbst nicht kontrollieren kann, mit den Normannen. Er führt sie nach Italien, um die unliebsamen Gegenspieler aus der Stadt zu treiben. Dieses Vorhaben gelingt zwar, doch die Normannen kennen kein Halten mehr. Die gefürchteten Krieger fallen plündernd und mordend in Rom ein und verwüsten große Teile der Stadt. Heinrich hatte sich vorausschauend vor dem Eintreffen der Normannen auf den Rückweg in sein Reich gemacht. Gregor wird klar, dass es für ihn so keine Rückkehr auf den Heiligen Stuhl gibt. So entschließt er sich, die Normannen zu begleiten und stirbt schließlich in der Verbannung. Gregors Tod ist nicht etwa Anlass, die Spaltung innerhalb der Glaubensgemeinschaft aufzuheben. Als Nachfolger und Gegenpapst wird Urban II. Gewählt. 1090 unterstützt Heinrich seinen Papstkandidaten Clemens in Oberitalien bei seinem Kampf gegen den Gegenpapst und zieht selbst gegen Markgräfin Mathilde in die Schlacht, die durch die Hochzeit mit dem Sohn des bayerischen Herzogs Welf des V. zu mächtig werden droht. Zuvor ließ Heinrich seinen ältesten Sohn Konrad in Aachen zum König krönen, so dass im Falle seines Ablebens die Krone gesichert war. Doch anstatt sich in dessen Abwesenheit um das Reich zu kümmern, schließt sich der Sohn den Sympathisanten um Papst Urban an. Während sein Vater 7 Jahre lang in Italien eingekesselt ist und erst nach vielen Kämpfen und zähen Verhandlungen mit Welf dem V. wieder in sein Reich zurückkehren kann, fällt Konrad seinem Vater in den Rücken. Schwer enttäuscht von seinem Sohn entzieht er ihm die Königswürde und setzt stattdessen alle Hoffnungen in seinen zweiten Sohn. 1099 krönt er Heinrich den V. in Aachen zum König. Durch den Verrat von seinem eigenen Fleisch und Blut misstrauisch geworden, lässt er seinen Sohn unter Eid versichern, dass er die Sicherheit seines Vaters nicht antasten und sich nicht in die Reichspolitik einmischen werde. Der ehrgeizige Sohn gibt sich damit nicht zufrieden. Er möchte nicht warten, bis er offiziell die Nachfolge antreten kann, und so verbündet er sich wie zuvor sein Bruder Konrad mit den rebellierenden Fürsten, setzt seinen Vater gefangen und zwingt ihn am 31. Dezember 1105 in Ingelheim zur Abdankung. Heinrich IV. Kann nach Aachen fliehen. Er ist fest entschlossen, sein Recht durchzusetzen, mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Für dieses Vorhaben kann er auch zahlreiche Anhänger gewinnen. Doch kommt Heinrich IV., der sein Leben lang nur gekämpft hat, am Ende nicht mehr dazu, den entscheidenden Kampf gegen seinen Sohn und die gegnerischen Fürsten auszufechten. Am 7. August 1106 stirbt er, im Alter von 56 Jahren. Wohl von später Reue ergriffen, bemüht sich sein Sohn Heinrich V. darum, dass der Kirchenbann aufgehoben wird und sein Vater im Speyerer Dom in geweihter Erde begraben werden kann. Am 5. Todestag seines Vaters haben die Bemühungen Heinrichs V. Erfolg. Des Kaisers Sarg wird feierlich in die Familiengruft der Salier im Speyerer Dom überführt.